Willkommen zurück. Nach einem langen Winterschlaf werden wieder Charaktere in den Ring geworfen auf Leben und Tod. Und mit dabei ist der einzigartige, unglaubliche, mysteriöse, objektive Aigralex. Ich bin Aigralex, der unparteiische, objektive Schiedsrichter, der viele Sachen kritisiert, vor allem Animes. Also ich bin ein Anime-Kritiker und Fairy Tail ist scheiße. Und in der anderen Ecke, mein heutiger Gegner, der verbissende, ernste, schreckliche Elon. Hallo, mein Name ist Elon. Ich bin 16 Jahre alt und ich habe ein Alkoholproblem. Okay, also ich habe den Charakter Moon Knight. Der echte Name von Moon Knight ist Mark Spector. Seinen ersten Auftritt hatte er in Werewolf by Night 32 und erfunden wurde er von Doug Monnig und Don Perlin. Elon, ja? Weißt du, was jetzt kommt? Ich weiß es nicht, sag's mir doch. Gut, kommen wir zu seiner Origin. Der liebe Mark Spector war nämlich, bevor er Moon Knight wurde, ein Auftragsmörder, der sich auf einer Mission geweigert hat, seine Aufträge auszuführen. Und deswegen wurde er von seinem Auftraggeber in der Wüste ausgesetzt. Und er musste sich halt den Weg zurück ins Dorf kämpfen. Aber als er im Dorf angekommen ist, ist er dann sofort gestorben. Und er starb unter einer Figur des Gottes Khonshu, der ihn dann mit der Bedingung wiederbelebte, dass er halt im Dienst des Gottes steht. Das bedeutet halt, dass er sozusagen der Vertreter des Gottes auf der Erde ist. Und seitdem kämpft halt Mark Spector unter dem Namen Moon Knight in verschiedenen Orten gegen das Böse. Jetzt kommen wir zu Gamora. Sie hat ihren ersten Auftritt in Strange Tales Nummer 180 im Juni 1975. Und das war so eine typische Adam Warlock-Story. Ihr findet Jim Starlin, der den einen oder anderen schon was sagen sollte. Und ihr richtiger Name ist Gamora, so. Alles klar, los geht's. Sie ist die Überlebende eines Planeten, Zen-Vruby, was ausgelöscht wurde durch Badoon. Das ist eine reptilienartige Rasse, die auf Krieg spezialisiert ist. Sie wurde dann später durch Thanos aufgenommen und er ließ sie halt trainieren. Danach ging sie auf Mission als Söldnerin und verdiente sich den Titel Deadliest Woman in the Universe. In den 70er Jahren bis 2000 erlebte sie eben Space-Abenteuer mit kosmischen Figuren wie Adam Warlock, Nova, also den alten Richard Rider, mit dem sie auch etwas hatte, und Captain Marvel. Sie war natürlich von Situation zu Situation abhängig böse oder gut und stoß irgendwann zu den Guardians dazu und wollte dann ihre Taten wieder gut machen. Kommen wir nun zu ihren Stärken. Und das ist in drei Gruppen aufgeteilt. Einmal in ihren Fähigkeiten, die sie sich selber beigebracht hat, dann in ihre Waffen und natürlich die körperliche Fähigkeit. Natürlich ging sie auf Reisen durch das Thanos-Training und lernte dabei jegliche Form von Nahkampf und Waffenkampf. Laut Comicvine kann sie an die 83,4% aller bekannten Kampfstile des Kosmos. Natürlich ist sie auch Experte im Umgang mit Klingen und Schuss, Photonen und Laserwaffen. Wird als der perfekte Söldner beschrieben. Sie kennt natürlich auch die vitalen Punkte des Körpers, eines Zweitbeiners und kann ihn dadurch paralysieren oder sogar töten. Und sie hat einen Geist, den man nicht brechen kann und ist dadurch immun gegen Telepathen. Ihre Waffen sind natürlich Schusswaffen bzw. Photonenwaffen und Klingen, die sie aber eben bevorzugt. Von denen hat sie auch immer welche dabei und natürlich hat sie immer ihren Godslayer dabei, das ist so ein Schwert, was fähig ist, kosmische Wesen zu töten. Ihren körperlichen Fähigkeiten. Durch eine Genmodifizierung durch Thanos Wissenschaftler hat sie eine erhöhte Stärke, Geschwindigkeit, Ausdauer, Wendigkeit, Reflexe, Widerstandskraft, geschärfte Sinne und einen leichten Heilungsfaktor. Sie kann natürlich auch im Vakuum aushalten, wie lange, stand aber nie wirklich fest. Und ein Großteil ihres Skeletts wurde ersetzt durch ein unbekanntes Material, was vergleichbar ist mit Wolverine. Ob es jetzt stärker oder schwächer ist als Vibranium oder Adamantium, das ist allerdings unklar. So, kommen wir nun zu meinen Stärken und ich habe das genauso wie der Cut in drei Kategorien eingeteilt und zwar halt seine körperlichen Fähigkeiten, seine Fähigkeiten, die er halt durch den Gott erlangt hat und halt seine Ausrüstung. Kommen wir zuerst zu seinen körperlichen Fähigkeiten und zwar ist er ein trainierter Boxer und ein ziemlich guter Martial Arts Experte. Er ist Pilot, er ist sehr athletisch und halt durch seine Tätigkeit als Söldner auch ziemlich gut in so Stealth-Sachen. Zu seinen Kräften zählen verstärkte Sinn im Dunkeln, verbesserte Reflexe, übermenschliche Kräfte und sozusagen ein Rage-Mode beim Vollmond. Also er ist halt dann bei Vollmond ziemlich stark und fast unaufhaltsam. Zu seiner Ausrüstung zählt seine Adamantium-Rüstung, Wurfsterne, ein Adamantium-Stab und ein Gleitumhang. Ich würde sagen, der Kampf beginnt und natürlich, lass dich mal raten, was denkst du, was wäre der erste Punkt, den ich gegen dich hätte? Keine Ahnung, du verprügelst mich einfach. Nein, Tittenbonus. Du, 1-0. Nein, fick dich, nein. Das ist Tradition, das ist Tradition. Wir sind ja auf neuen Kanal, die Tradition gibt's nicht mehr. Ich bin ein Gegner, ein Panzer, das heißt, der erste Punkt geht schon mal an Marlon, tut mir leid. Also, ja, ich kriege jetzt einfach automatisch einen Punkt. Also, Maschima-Taktik, ja? Wenn bei jemandem nicht was gilt, dann wird der Punkt negiert, dann steht's trotzdem 0-0. Ja, dann steht halt -1-0. Nein, da steht 0-0. Ja, okay, das verzeihen wir dir. dir erstmal, bei nächstes Mal weißt du Bescheid. Ja? Wir wollen hier keine Frauen fertig machen. Moonhead könnte halt dank seines Adamantiumus-Anzugs den Angriffen von Gamora standhalten und halt durch seine guten Reflexe die Angriffe kontern und sie halt dann einfach verprügeln und fertig machen und töten. Yes. Also dein Argument ist wirklich, dass du halt die krasse Ausrüstung hast. Du hast halt ein Schutzschild, einen Umhang. Ich zweifle gar nicht daran, dass Moonhead auch K.O. gehen kann. Aber er ist halt widerstandsfähiger als vielleicht irgendwelche normalen Menschen. Menschen. Und hätte er eine Chance gegen Gamora halt ganz einfach das auszuhalten und halt durch seine Reflexe könnte er halt ihre Angriffe kontern und dann sie halt fertig machen. Geht's um die Aussage, dass du einfach Adamantium Cape hast oder dass du halt eine hohe Schmerztoleranz hast? Pass auf, durch dieses Adamantium-Dings habe ich eine hohe Schmerztoleranz. Weil du, das ist dein Anzug, das ist deine Verteidigung. Was hast du mit deiner Schmerztoleranz zu tun? Ja, weißt du, wenn ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn du jetzt angeschossen wirst und keine coole sichere Weste anhast, tut es, glaube ich, mehr weh, als wenn du eine coole sichere Weste anhast, oder? Aber ich meine, dein Adamantium Cape ist doch. Der Anzug blockt ganz einfach die starken Angriffe von Gamora, deswegen ist halt. Das ist nicht nur das Cape, also der komplette Anzug ist aus Adamantium. Wenn das Gamora dagegen schlägt, dann tut es halt nicht so weh und deswegen könnte er halt den Angriffen besser standhalten und halt ihre Angriffe kontern. Und so sollte sie ja halt zuerst angreifen, weil er halt diese schnellen Reflexe hat. Das hat mit der Schmerztoleranz null zu tun, das hat damit zu tun, dass er einfach eine bessere Ausstattung hat. Das ist seine Ausrüstung. Weißt du, ich meine, du argumentierst hier einfach nur mit deiner Verteidigung, eben mit deinen Rüstungen. Ja, genau, aber auch mit den besseren Reflexen. Und noch mit Reflexen, okay. Das kann ich nicht urteilen, aber man sagt ja, Gamora ist ja eine Frau, die sind ja wendiger und so weiter, habe ich ja gehört. Und das wäre auch mein Argument, denn Gamora ist ja halt viel erfahren als Moon Knight. Bei der ist ja, das kannst du bestätigen, nur Boxer und Straßenkämpfer. Aber Gamora ist Söldnerin und Assassine. Sie ist spezialisiert darauf, jemanden zu töten. Moon Knight ist auch Martial Arts Experte, also ist ja auch ziemlich, also er ist auch sehr athletisch und auch sehr wendig. Gamora ist halt, sie hat nicht umsonst ihren Spitznamen, Deadliest Woman in the Universe, ne? Ja, Moon Knight ist halt dann vielleicht der Deadliest Man in New York oder so, genau. Gamora ist darauf spezialisiert, nicht zu verteidigen und gegenzuschlagen. Sie ist halt spezialisiert, jemanden zu töten. Ja, und deswegen kommt gerade der Adamantium-Anzug zum Beispiel Moon Knight zugute, weil er halt sich nicht schon umbringen lassen kann. Frag mich mal den Shiri, was glaubst du? Wie hilft der Adamantium-Anzug? Also ich denke, das ist ein sehr starker Anzug. Allerdings ist das ja nur Marlon spielt gerade jetzt nur auf Verteidigung. Sehe ich das richtig? Nein, ich spiele auch auf Angriff, weil wie gesagt, Verteidigung kann man das auch nennen, aber wenn sie halt ihn angreift, dann hat er halt die Chance, halt sozusagen ihr Kampfmuster zu erkennen und kann dann halt dank seiner schnellen Reflexe die Angriffe besser kontern als sie. Vielleicht kontern kann, weil sie halt wie gesagt nur auf Angriff ausgelegt ist und dann könnte er sie halt im Konter fertig machen. Okay. Ja, aber dann musst du dein Argument weiter ausführen. Denn man setzt halt wirklich auf Verteidigung. Hast du auch einen Angriff zu bieten? Natürlich habe ich einen Angriff zu bieten. Ich bin wie gesagt auch ein Martial Arts Experte. Okay. Schauen erstmal die einzelnen Aspekte durch, wie du jetzt eben damit angefangen hast. Gucken wir erstmal, wer hat die bessere Verteidigung. Und da würde ich jetzt spontan sagen, er war du, weil du hast ja deine Adamantium-Rüstung. Ich denke, Marlon hat eindeutig die stärkere Verteidigung, das ist klar. Ich meine, wenn wir jetzt auch von der Stärke ausgehen, ich dachte, wir gehen davon aus, dass wir gegen Argumente suchen, um den Gegner zu besiegen, aber Marlon setzt halt auf die Verteidigung. Ich denke, wenn Marlon da jetzt einen Punkt bekommen würde, würde es in Ordnung sein, aber wie gesagt, es ist halt die Verteidigung. Okay, gut, 1-0, wegen der Verteidigung. Jetzt gehen wir zum nächsten Aspekt rüber, weil wir spielen die verschiedenen Szenarien durch, so läuft's halt eben. Okay, deswegen, Der nächste Argument wäre die reine Körperkraft, nur die Körperfähigkeiten. Ich meine, Moon Knight geht an die menschlichen Grenzen wie Punisher oder Batman, aber Gamora geht hier darüber hinaus und hat auch keine Probleme mit kosmischen Wesen wie Adam Warlock, Ronan oder Magus, das ist der böse Doppelgänger von Adam Warlock. Wenn wir jetzt reine körperliche Fähigkeit betrachten, ist Gamora ein Vorteil. Da gebe ich dir ja zu 100% recht. Selbst wenn Vollmond wäre und halt sozusagen Moon Knight in diesem Rage-Mode wäre, glaube ich, immer noch nicht so stark wie Gamora. Ich habe gelesen, der kann bei Vollmond bis zu 2 Tonnen heben, aber sonst bis zu 317, wenn er die Arschbacken zusammenkneift. So stark war er halt echt nur zeitweise, wenn er mal von Khonshu besessen wurde. Ich denke, der Punkt an sich, du musst mir gar nicht in Shiri fragen, das ist klar. Schauen wir uns mal die Angriffstaktiken von den beiden Charakteren an. Moon Knight geht ja vor wie ein Boxer und Mixed Martial Arts Kämpfer. Er blockt so gut wie gar nicht, denn er hofft darauf, die Attacken zu kontern, während der Gegner mit der offenen Verteidigung eben kämpft. Gamora würde das zum Beispiel jetzt ausnutzen und dadurch die vitalen Punkte treffen. Geht ihm darum, er weiß ja, aha, guck, ich habe jetzt diesen Adamantium Cape, mir wird ja nichts passieren, aber wenn ich die vitalen Punkte treffe, zum Beispiel im Hals oder unter den Achseln oder sonst irgendwas, wo es halt offen ist, Moon Knight weiß ja nicht, aha, sie kennt dieses Wissen, dann wäre er auf jeden Fall deutlich im Nachteil, wenn ich ihn paralysiere und dann töte. Aber dann kommen wir wieder zu den schnelleren Reflexen, also Moon Knight hat halt übermenschliche Reflexe und das heißt halt, wenn sie zuschlägt, dass er das halt dann wirklich noch abkontern könnte, das ist ja genau das, also er kämpft halt nicht so sehr defensiv, aber er kann halt ziemlich schnell defensiv werden. Ich habe gelesen, dass er mit der Boxertaktik vorgeht, wenig Verteidigung und darauf hoffen, also halt möglichst viel einstecken, dadurch aber doppelt so viel ausfallen. Genau, so geht er vor, wenn er halt angreift, aber er kann auch, wenn er dann halt angegriffen wird, kann auch schnell umschalten und halt dann defensiv werden und halt den Angriff kontern und dann halt weiter mit seiner Taktik weiterkämpfen. Also, verstehst du, was ich meine? Dass wenn halt Gamora jetzt ihm dann auf den Hals schlagen möchte, dass sie halt dann ausweichen würde oder halt einfach ihre Hand packen würde und sie halt dann schlagen würde. Also, er kann halt durch seine schnellen Reflexe das einfach so auskontern. Das ist halt sein Vorteil. Mir ist gerade aufgefallen, du hast bei den Stärken vergessen, dass er dadurch, dass er schizophren ist, unantastbar ist für... Ja, das habe ich auch vergessen. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben, gell? Aber das ist für diesen Kampf jetzt irgendwie unrelevant, weil wir keinen Clip-Partner haben. Ja, ich denke, beide haben super gute Reflexe. Also wir gehen jetzt nur von den Reflexen aus. Also ich habe so verstanden, dass dein Charakter eben blind drauf losstürmt. Im Prinzip könnte Marlon sein Charakter, ich meine, er ist wahrscheinlich taktischer Begabter, ein Bewanderter, der könnte dann ausweichen, ja, verstehe ich das vielleicht. Moon Knight ist halt Mixed Martial Arts Kämpfer und Boxer. Der ist halt darauf ausgelegt, vollkommen krass zuzuschlagen. Und mein Charakter ist halt eine Söldnerin. Hier geht es darum, jemanden zu töten und nicht zu schlagen. Okay. Dabei möglichst vorsichtig vorzugehen und mit den Reflexen zu spielen. Also ist sie schon also taktisch. Ist halt Söldnerin. Die muss taktisch sein, weil ihr geht es nicht darum, ja, den Gegner auszuschalten, ihr geht es darum, den Gegner zu gefangen zu nehmen oder halt also paralysieren oder eben töten. Wie sieht es bei Marlon aus? Wie gesagt, die Taktik hebt sich halt irgendwie wieder auf, weil wenn sie halt, wie gesagt, einen vitalen Punkt angreifen möchte, wie einen Hals oder ich weiß nicht, seine Eier oder sonst irgendwas, hat halt, wie gesagt, Moon Knight immer noch diese verstärkten Reflexe, wodurch er halt ganz einfach das auskontern könnte. Nur für den Moment halt, weil, wie gesagt, mein Charakter ist halt nicht so der Defensivste, er kämpft halt meistens recht offensiv, aber er hat halt, wie gesagt, trotzdem die Fähigkeit, das auszukontern. Okay, aber er würde Schaden wahrscheinlich dabei nehmen. Was für ein Schaden? Was, wenn jemand auf dich zurennt und du ihn abblockst? Er trifft dich ja an der Schulter, dafür kannst du halt deinen Schlag abblocken. Keine Ahnung. Ich würde sagen, es ist ein Unentschieden hier, beide für den Punkt. Hast du jetzt das nächste Argument? Komm, hau mal raus. Dank seines Stabes und seiner Wurfsterne wäre halt Moon Knight in der Lage, Gamora aus einer Entfernung anzugreifen. Und wie gesagt, er hat so kleine Wurfsterne, die könnten sie halt auch schwächen dann, wenn sie zum Beispiel auf ihn zurennt. Und dadurch, dass sie halt geschwächt ist oder verletzt, könnte er halt volle Kanne offensiv anzugreifen. Ah, okay, gut. Ich habe mir schon gedacht, dass du diesen Punkt anwendest, weil jetzt gehen wir rüber zum Fernkampf. Das habe ich auch geschrieben. Das ist halt ein mögliches Szenario. Wir haben beide kennen, es hat keinen Sinn, im Nahkampf zu gehen, dann machen wir halt Fernkampf. Er würde dann seine Mondbatterings werfen oder eben die Shurikens, je nachdem, was er gerade dabei hat. Könnte sie aber locker mit meinem Godslayer abwerfen oder mit meinen Reflexen ausweichen, vergleichbar mit Daredevil. Und wenn es halt darauf ankommt und ich sie abkommen würde, könnte ich sie einfach rausziehen und meinen Heilfaktor wieder einsetzen. Das wäre für mich auch kein Problem. Oder, warte mal, ich werfe meine Klingen hinterher und dann werfen wir uns die ganze Zeit gegenseitig ab. Das ist dann so wie Itachi gegen Sasuke mit den Shurikens. Wie ja, schnell ist der Heilfaktor von Gamora? Also ich schätze mal nicht, dass der so schnell sein wird wie der von Wolverine oder Deadpool oder so. Nee, Quatsch. Ich würde das so sagen, wenn du Wolverine Arm abtrittst, dann wächst er innerhalb von Sekunden nach, oder? Deadpool hat stärkere Kräfte und bei Deadpool dauert es schon eine Weile, bis der nachwächst, der Arm. Ich glaube, bei Gamora ist es so, wenn du ihr den Arm brichst, würde sie schon eine Stunde brauchen, um den wiederherzustellen. Aber reine Fleischwunden, nicht Knochenbrüche oder halt Organversagen, also nur Fleischwunden, wären dann für sie nicht wirklich ein Problem. Es verhält ja in Minuten dann bei ihr. Ja, in Minuten, aber ich rede ja davon, dass das alles schnell auf schnell ist. Also er läuft, könnte zum Beispiel, wenn sie auf ihn zuläuft, könnte er ganz einfach ihr halt die ganzen Mond-Shurikens, keine Ahnung, in die Beine werfen und dann könnte sie halt irgendwie sich nicht mehr so schnell bewegen oder so, das wäre halt geschwächt. Und dann könnte er halt das ausnutzen, sofort. Und nicht irgendwie erst sich verstecken und dann sagen, hihi, ich greife die dann in 10 Minuten erst wieder an oder sowas. In der Situation, in der sie getroffen wäre, wäre sie geschwächt und angriffbar. Aber in den anderen zwei Situationen, in denen sie ausweicht durch die Reflexe oder halt mit dem Godslayer die Sachen abwerft, da würde ich es halt negieren. Das ist halt zwei Fälle gegen einen Fall. Zwei Fälle gegen einen Fall, okay. Aber was macht sie denn im Fernkampf? Dann wirft sie halt ihre Messer oder sonst irgendwas, dann kann ich auch genauso gut sagen. Also, Moon Knight kann ausweichen. Genau, oder mit dann sein Cape halt abwehren. Genau. Das wäre halt die Sache. Ausgangsposition wie damals wie Itachi gegen Sasuke. Beide würden sich dann negieren. Ja, wie Naruto, wo man um sich rumspringt, die ganze Zeit Shurikens wirft. So. Nein, nein, hast du den Kampf Itachi gegen Sasuke gesehen? Ich auch kein Naruto. Okay, gut, weil ich werde das eh nochmal anblenden. Die haben halt beide die ganze Zeit Shurikens geworfen und die Shurikens haben sich die ganze Zeit beide gegenseitig getroffen. Die haben so richtig, so, keine Ahnung, Minuten lang sich abgeworfen und haben dann eingesehen, dass es keinen Sinn hat, weil keinen anderen wirklich trifft durch das Sharingan. Ich denke aber jetzt mal, dass wahrscheinlich Moon Knight mehr von den Teilen dabei hat, als irgendwie Gamora an Klingen hat. Das Lustige ist, sein kompletter Anzug ist ja voll mit Waffen. Irgendwie Versteckung bei Gamora, ja, siehst du ja, wo die Klingen sind. Eben, aus dem BH. Gamora wird vielleicht so, ich weiß nicht, sagen wir mal 6 Messer haben, die sie halt werfen kann. Genau, also wenn es darum ging, irgendwann würde Moon Knight halt mehr haben als sie und dann sie dann abwerfen. Aber dann hat sie immer noch ein Schwert, was nicht einfach so weggeht, ja, dann könnte sie alles abwerfen. Im Prinzip ist es halt eine Sache der Ausdauer. Also ich würde auch sagen, dass das einfach unentschieden ist, weil beide hätten halt die Chance, den Fernkampf zu blocken. Also ja, also den reinen Fernkampf mit den Wurfgeschossen, sag ich jetzt mal. Aus der Situation geht ja eine andere Situation heraus, und zwar nämlich die Flucht, um einfach eine strategische, also einfach um strategisch nochmal nachzudenken. Und Moon Knight würde ja, wie ich ihn kenne, mit seinen Grappling-Kern prüfen. Und da stelle ich mir ein Szenario vor, wo Gamora einfach ihre Klinge wirft oder halt eine kleinere Klinge und dadurch das Seil dann zerreißt und dann prügelt sie halt eben weiter auf ihn ein, beziehungsweise dann würde der Nahkampf weitergehen. Also sie würde ihn halt... Ich habe jetzt hier ein Fluchtszenario aufgeschrieben und da benutzt er nicht seine Grapplinger, sondern klettert halt, also er ist halt sehr athletisch und auch sehr agil, also könnte er einfach auf ein Gebäude hochklettern. Wahrscheinlich fühlt ihm mal Gamora hinterher, aber er könnte halt dann zum Beispiel fliehen, indem er seinen Gleitumhang benutzt und halt zum Beispiel auf ein anderes Gebäude gleitet, was halt weiter unten liegt oder so. Also könnte er ihr zumindest halt so entgehen. Wenn wir jetzt mal weiter Szenarien schmieden, das jetzt mal perfekt. Also beide sind geflüchtet, überdenken ihre Strategien und kommen nochmal zurück. Jetzt geht der Kampf weiter. Also sagen wir jetzt einfach mal, dass Moon Knight, seine Strategie ist es halt jetzt im Stealth vorgeht. Und wie gesagt, Moon Knight hat im Dunkeln sehr gute Sinne und wenn ich weiß nicht, wir kämpfen ja vielleicht am Abend oder am Tag oder sowas, aber trotzdem gibt es ja am Abend so dunkle Punkte in einer Stadt. Also können sie sich verstecken und halt irgendwie auf Gamora warten oder sie halt irgendwie herlocken und sie dann aus dem Hinterhalt angreifen. Aber nicht sein Image. Er sagt ja auch selber, es gibt andere, die tragen schwarz, wie zum Beispiel Batman jetzt vergleichbarweise. Will nicht, dass die Gegner ihn kommen sehen. Moon Knight trägt doch extra weiß, damit seine Gegner ihn kommen sehen sollen. Aber trotzdem wäre es halt halt ein Vorteil. Verstehst du, was ich meine? Also ein bisschen davon ausgehen, was ein Charakter tun würde, sondern was er tun könnte, oder? Das Ding ist, er kann alles selbst machen. Er macht sich nicht komplett unsichtbar. Er verschwindet im Schatten. So ähnlich wie Batman eigentlich. Ich bin Kraven, das gebe ich gerne zu, aber ich habe auch bestimmte Jägerfähigkeiten und mir würde es nicht schwerfallen, mit leicht geschärften Sinnen dich aufzuspüren oder Spuren zu lesen oder dich zu hören oder sonst irgendwas. Ja, okay, ich weiß es nicht, ob Moonlight so viel Spuren hinterlässt oder sonst irgendwas. Und Alter, das ist ein großer, fetter Typ mit einem Cape. Natürlich sieht man den irgendwie, wie man. Gamora ist halt eine Söldnerin. Ja, ich habe mir das gerade so vorgestellt, dass sie da rumläuft und auf einmal so eine Pfütze erfasst, so, oh, Moonlight. Oh, shit. Keine Ahnung, ja, natürlich würde man, aber es geht halt um diesen Überraschungsmoment und wenn sie halt gerade irgendwie ihn sucht, hätte er halt trotzdem noch den Vorteil, weil er halt dunkel oder sonst irgendwas immer noch bessere Sinne hat und dann könnte sie halt immer noch aus dem Hintergrund angreifen. Es geht jetzt nicht darum, dass er sich hier dann wie Batman irgendwo an einen Wasserspeier dann hängt für 5 Minuten, bis er wartet, bis die unten vorbeiläuft, sondern dass er halt einfach den perfekten Moment sucht, also sich halt sozusagen von ihr versteckt die ganze Zeit und dann, wenn der richtige Moment ist, wenn sie kurz, also wenn sie ihn halt sucht, dass er halt aus dem Nichts kommt und sie halt dann angreifen könnte. Also ich gebe zu, ich meine, ich habe auch keinen Spinnsinn, daher wärst du da eindeutig im Vorteil, deswegen, egal Alex, ne? Also ich denke, dein Charakter ist besser, kann sich besser tarnen eben, weil Moonlight, was heißt mein Charakter, oder? Nee, ich meine jetzt Katze sein Charakter, weil dein Charakter ist schon ziemlich auffällig. Ja. Ich meine, er trägt weiß, das ist ja irgendwie immer irgendwie hell. Er ist halt präsent, ne? Ja, aber wir haben doch gar nicht davon geredet, dass Katze sich versteckt und aus dem Hintergrund halt angreift. Das hat er gar nicht. Ja, es geht aber darum, wenn du dich versteckst, ob ich dich halt aufspüren könnte. Ja, weil er gerade gesagt hat, dass sie sich besser verstecken könnte oder so. Wie damals in einem Spider-Man-Cartoon. Beide sind ein verlassenes Gebäude. Das sieht aus. Wer ist auffälliger? Jemand mit einem großen weißen Cape und breit gebaut oder eine Söldnerin, die darauf aus ist, die komplett halt dunkel trägt, sich irgendwo hinter irgendwelchen Kissen zu verstecken. Ja, aber das ist halt genau, Moonlights Vorteil ist es halt, dass er halt diese Sinne im Dunkeln hat. Also kann sehr gut im Dunkeln sehen und das heißt halt ganz einfach, dass er das zu seinem Vorteil benutzen kann. Weißt du, während sie im Dunkeln steht und ab und zu halt irgendwie so ein Cape vorbei fliegen hört oder sonst irgendwas. Aber könnte sich das ihr Schwert nehmen, es komplett aufladen, weil es darauf aus ist, kosmische Wesen zu töten und dann das komplett dann halt in den Boden rammen und dadurch so eine Schockwelle erzeugen, ja, was wodurch, genau, wodurch er wegfliegt. Ja, und die Schockwelle geht dann auch in die Wand und an die Decke hoch, oder wie? Ich stelle mir so vor, dass dann die dann halt das Schwert in den Boden rammt, es erstellt so eine leichte kosmische Schockwelle, die Spiegel zerspringen, die Kisten rappeln und Moonlight würde dann durch eine Druckwelle halt wegfliegen. Aber dadurch würde ich sehen, wo er ist. Was? Wir reden hier gerade aus dem Hinterhalt irgendwie angreifen und sonst irgendwas und so, aber, ja, aber du kommst mit dem Schwert des Todes. Ja, ja, klar, aber du weißt, das ist, ich meine, Gamora würde das ja auch machen. Weil stell dir vor, du stehst im Dunkeln und du weißt, von irgendwo kommt jetzt irgendwas. Du bist alles, was du am Körper hast und versuchst irgendwie, oder wenn ich ein Ninja wäre, ich würde eine Rauchbombe erzeugen. Das ist das, was mein Charakter machen würde. Ich rede ja nicht davon, dass, wie gesagt, dass ich Moonlight nicht irgendwie ewig lang versteckt. Er nutzt halt sofort die Chance, sobald er eine hat. Sagen wir mal, wir sind jetzt in einer dunklen Lagerhalle. Und Gamora kommt rein und sucht ihn halt. Und sobald sie halt kurz mal nicht aufmerksam ist, will er sie halt sofort angreifen im Dunkeln, weil er halt, wie gesagt, die besseren Sinne hat und dann, bis sie ihr Schwert aufgeladen hat oder sonst irgendwas. Und dann ist sie halt beschäftigt, damit ihr Schwert aufzuladen und währenddessen hätte Moonlight schon längst angegriffen. Okay, dann fragen wir den Schiedsrichter, komm. Ich denke, die Sache sollte eindeutig klar sein. Ihr habt mich mit euren Argumenten ziemlich gut überzeugt. Katze hat es versucht, noch ein bisschen rauszureißen, aber hat es leider nicht geschafft, weil deinem Charakter Katze ein bisschen eingeschränkt ist. Ich würde den Punkt tatsächlich an Marlon verteilen. Okay, dann musst du jetzt mal wirklich wieder ein Ding bringen, ein Argument. Ich habe auch wieder halt noch 2 Szenarien übrig. Eins davon ist eben, dass Khonshu den Besitz von Moonlight ergreift. Ich weiß, ich meine, das war immer so in den Comics zeitweilig abhängig, heute halt nicht mehr, dass eben Moonlight praktisch wie der Avatar die Macht von Khonshu bekam und dadurch halt sich verstärken konnte in vielerlei Hinsichten, zum Beispiel halt geistig oder auch körperlich. So ähnlich wie wenn Naruto Kyubi Chakra benutzt. Dann hat er halt erhöhte körperliche Fähigkeiten. Aber wenn Gamora ihren Godslayer einsetzen würde, kommt jetzt die Frage, das ist reine Spekulation. Ich meine, es kann kosmische Wesen töten. Aber gilt es auch für magische? Denn sie hatte Auseinandersetzungen mit Angela von Asgard und Asen sind ja halt magische Natur. Aber gleichzeitig ist Angela ein kosmischer Charakter. Die Frage ist, könnte sie halt mit ihrem Godslayer, wenn sie halt in den Ram würde, in Moonlight, und der ist ja halt magischer Natur, würde ihn das halt viel schneller töten? Das passiert schon lange nicht mehr. Also ist das jetzt dieser Rage-Mod, den ich vorhin angesprochen habe? Weil darüber habe ich nicht so viel rausgefunden. Und wenn, würde ich sagen, dass halt, wie gesagt, Moonlight immer noch seinen Stab hat, mit dem er halt das abblocken könnte, die Angriffe von dem Godslayer. Der hat halt einen Stab, aber mir geht's halt darum, wenn er halt wirklich der, also halt die Kraft von Khonshu benutzt, ob er noch viel mehr anfälliger ist für halt den Godslayer, ob dann halt schon ein Stich reichen würde, um ihn halt komplett niederzuschmächern oder niederzulegen. Weil er ist ja immer noch, also er ist schon nur besessen von einem Gott sozusagen, und aber er ist ja kein Gott dann auf einmal. Er ist immer noch sterblich und deswegen würde ich sagen, dass das nicht so ist, weil halt hier nur Khonshu dann die Kontrolle über ihn hat. Okay, der Richter, der Henker. Ja, aber er hat eine Aura eines Gottes zumindest. Ja, das schon. Ja, und das Schwert reagiert ja auf die Aura von Göttern. Ja, aber... Genau, und das Schwert geht... Nur, also, weißt du, du nennst jetzt irgendwie so die Götter halt die nordischen Götter, aber Khonshu ist halt irgendwie ein ägyptischer Gott. Ob der jetzt irgendwie auch ein kosmisches Wesen ist, da bin ich mir halt auch nicht sicher. Irgendwann war da die Frage, ob das reine Spekulation ist. Ja gut, das ist Spekulation. Ich meine, wenn ihr es beide nicht wisst, dann weiß ich es auch nicht. Dann bring mir dein letztes Argument. Wie gesagt, mein letztes Argument war halt, dass das hat, wie gesagt, Moonlight sie in den Nahkampf, so jetzt nicht direkt in den Nahkampf wieder locken könnte, sondern halt einfach in so einen Schwertkampf und sie halt dann vielleicht mit seinen Reflexen oder sonst irgendwas, ich komme ja mit Reflexen, ich weiß, aber halt ist er vielleicht im Schwertkampf oder wie gesagt im Stabkampf besser wäre als sie und dass er halt dann sie dann fertig machen könnte. Was sagst du dazu? Warum sollte er im Stabkampf oder im Allgemeinen im Nahkampf sein, besser sein als sie, wenn sie 83,4% aller bekannten Kampfstile des Universums perfekt kombinieren kann? Kennt dann halt alle denklich mit Attacken oder halt Kampfstellung und würde dann halt immer rechtzeitig reagieren können. Okay, das war ja, wie gesagt, deswegen habe ich ja jetzt so gefragt, so, ob das plausibel klingt. Ich glaube, in reinem Waffenkampf, also eben Stab gegen Schwert, würde sie dann schon eher gewinnen, auch wenn er eine größere Reichweite hätte, weil sie ja einfach alle denklichen Situationen, wie ein Kampf verlaufen könnte, kennt, also in Sachen Nahkampf, und daher halt eigentlich immer schnell genug kontern könnte. Ja gut, dann ist das Argument ja irgendwie nutzlos. Ich würde dann sagen, das ist der Punkt, geht dein Kopf. Oh! Hast du dich selber ins Bein geschossen, Marlon? Ja, sorry. Ja, ich weiß schon nicht. Weil jetzt ist unentschieden und jetzt habe ich ein letztes Argument, wo der Sieger entschieden wird. Kampf nähert sich dem Ende, beide gehen all out. Moon Knight hat eine hohe Schmerztoleranz und eine eiserne Disziplin, aber Gamora hat das plus einen Heilungsfaktor und auf Dauer hätte sie dann eben den Vorteil, wenn beide sich die ganze Zeit kloppen würde. Beide kämpfen in verlassenen Gebäude, Gamora stützt sich zum Beispiel auf ihn und beide fallen vom, sagen wir mal, 10. Stock runter. Beide würden es überleben. Die Sache dabei ist, Gamora braucht nur ein paar Minuten zum Regenerieren, Moon Knight würde dann aber schon etwas länger brauchen und wäre geschwächt und könnte zum Beispiel nicht so schnell fliehen. Und wiederholen wir mal das Szenario ein paar Mal. Zum Beispiel, dass sie ihn halt irgendwo runterstürzt oder ein Auto nach ihnen wirft oder irgendwas. Wenn wir das mehrmals wiederholen, dann ist irgendwann mal der menschliche Körper von Moon Knight eben beschädigt und Gamora zwar auch, aber sie hätte halt dann einen größeren Vorteil eben. Okay, also ich verstehe, was du meinst, aber wie gesagt, erstens halt sie ja nicht so schnell und zweitens könnte sich halt Moon Knight zum Beispiel, wenn sie jetzt vom Gebäude runterfallen, mit seiner Gleitung haben, könnte sich einfach retten und dann würde er halt runtergleiten wie eine Fee, während halt Gamora Batze auf den Beton aufschlägt und dann wäre es halt einfach so, dass Moon Knight freie Spieler hätte, weil wenn die da dann verkrüppelt auf dem Boden liegt, würde er so einen geilen Moon Batarang nehmen und dann so Skille durch, das war's dann. Stell mir das irgendwie so vor, dass zum Beispiel er hat sie oder sie hat jetzt irgendwie in ein Gebäude gelockt, beide kämpfen auf dem Hochhaus und stürzen herunter. Moon Knight würde dann halt eben den Gleiter öffnen wollen und während er das macht, stürzt sich halt Gamora auf ihn und zerstört den Gleiter oder... Ja, er hat ja nicht direkt einen Gleiter, das ist ja so ein Umhang. Das ist nicht so weit jetzt irgendwie wie bei Batman, aber er fungiert halt sozusagen als eine Art Fallschirm. Das bedeutet, dass er halt einfach nur sozusagen, wenn er fällt, egal wie, außer er fällt halt irgendwie mit Rücken zuerst oder auch dann könnte er sich einfach ganz schnell in diese Position bringen, wo er halt sinkt dann nur noch und während halt Gamora fallen würde. Ich sag mal so, die Wendigkeit und die Reflexe von Gamora gehen halt nicht in die Richtung von Spider-Man, aber eher in die Richtung von Daredevil. Zwar nicht so ausgeprägt, aber es geht halt in die Richtung. Und sie könnte sich zum Beispiel im Fall irgendwo schwingen oder festhalten und sich dann halt auf ihn springen, während beide noch fallen. Das Cape würde wieder zusammen, also wie soll ich das formulieren? Das Cape würde sich zusammenziehen oder halt, ja, du weißt, was ich meine, oder? Wie hoch ist das Gebäude? Wenn es nicht gerade das Empire State Building ist, was beide sowieso nicht überleben würden, dann wäre es ja irgendwie so, dass der Fall dann wahrscheinlich trotzdem gebremst werden würde von dem Cape und dann fallen sie halt runter und dann wäre wahrscheinlich trotzdem hunderte weniger Verletzte. Erst durch halt seinen Adamantium-Anzug, weil der einiges ablockt an seinen Verletzungen und zweitens, weil er halt diesen Sturz nicht so heftig miterlebt hat. Ich versuche das gerade mein Wort zu fassen. Ich habe das Szenario halt im Kopf, aber mir fällt schwer, jetzt wirklich die richtige Wortwahl zu treffen. Also, 10. Stock, beide fallen runter. Gamora stürzt sich auf ihn drauf, mit Kopf gegen den Bauch, so wie man es zum Beispiel bei MMA macht. Er schlägt sie dagegen und sie fällt ab. Sie dreht sich halt wie eine Katze im Flug, fasst mit ihren Händen irgendwo an, schwingt sich und springt sozusagen wieder zurück auf ihn, während er seinen Cape aufsetzt, halt die Position einnimmt. Und dadurch, dass sie halt auf ihn drauf springt, wird der Cape wieder abgeschwächt oder halt ist nicht mehr in dieser Gleiterposition. Und beide fallen nach wie zuvor im Sturzflug auf den Boden. Und dann würden sie halt aufknallen. Und dann wäre es halt, ja, beide sind halt voll schwer beschädigt und brauchen sich halt Zeit, um aufzurichten. Aber wenn wir dieses halt wiederholen würden, wäre Gamora in Sachen Zeitfaktor auf jeden Fall ein Vorteil, weil sie sowas ja, viel öfter mitmachen könnte. Ist es nicht so, wenn, also Gamora, du hast ja gesagt, die hat verstärkte Knochen, aber dann würde auf jeden Fall sich was brechen. Und wahrscheinlich Moon Knight auch, aber wäre dann Moon Knight wahrscheinlich nicht irgendwie, also nicht so sehr anfällig für Knochenbrüche durch halt seine Panzerung. Vibranium ist es nicht ganz mit Adamantium zu vergleichen, aber wenn sich Cap irgendwie aus dem 20. Stock auf seinen Vibranium-Schild fallen lassen kann und keine Beschädigung hat, dann müsste es auch ungefähr mit Moon Knight, also der würde wahrscheinlich nicht so glimpflich davon kommen, aber er würde auf jeden Fall weniger Verletzungen davon tragen wie Gamora. Ja, das schon, aber das Ding ist, was ist, wenn man den Cape jetzt euch reißen könnte, wenn sie das halt, der Cape. Ja, aber das ist ja nicht nur der Cape, der... Ja, ich meine die Rüstung, sorry. Die ganze Rüstung, ja. Du formst es gerade so ein bisschen, wie du das gerade haben willst. Dann, ja, auf einmal ist er dann nackt oder so und er fällt einfach nackt. Dann wäre er tot. Nein, Quatsch. Wir haben das hier durchgekaut, dass sie eben an das Cape durchkommt und sie erkennt, das Cape und die Vorderrüstung, halt sowas wie eine Kugelweste, das hatte sowas ähnliches, hatte halt eben. Ich komme halt nicht durch. Dann könnte sie immer noch sich taktisch zurückziehen und zum Beispiel halt irgendwo was putzschlossen oder so. Ja, und aber halt sie fallen doch irgendwo runter gerade. Also sie fallen doch, also ja, genau. Dein Argument komm jetzt zurück zum Argument. Ja, genau. Beide sind runtergefallen. Die Frage ist, ich meine, Cap hat halt ein festes Schild, das blockt halt eben den Druck ab oder es absorbiert den Druck. Aber wenn jetzt er in eine Rüstung fallen würde und dann würde er halt wieder aufstehen und das, ich sag mal, der Schaden wäre begrenzt, aber die Rüstung an sich wäre dann leicht beschädigt oder hätte Risse oder ähnliches. Ja, natürlich, aber glaubst du nicht, dass Gamora, die halt meistens im Unterhemd kämpft oder sonst irgendwas, viel mehr, also jetzt nicht viel stärker, aber schon etwas stärker verletzt wäre als Moon Knight und dann hätte Moon Knight einfach die Chance, wenn sie halt dann noch gelähmt am Boden Boden liegt, hätte er einfach die Chance, sie umzubringen. Ja, gut, okay, gut. Schiedsrichter? Also wie gesagt, ich habe hier mehrere Szenarien gehört. Zum einen, wenn halt jetzt Moon Knight runterfällt, dann kann er sich runtergleiten lassen. Das hat der Katz ganz schön gekontert, ja, indem er die Flexe mit eingebracht hat. Aber nehmen wir mal an, beide fallen eben runter, ne? Und gut, Moon Knight nimmt natürlich auch Verletzungen mit. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wie schnell generiert sich dein Charakter, Katz? Also auf jeden Fall nicht so wie Wolverine, weil Wolverine ist ja wirklich 1-2 Minuten, dann ist er wieder okay. Bei Gamora würde es schon so 10-15 Minuten dauern. Aber selbst Moon Knight mit Rüstung, wenn er runterfällt, braucht auch erstmal so ein bisschen sich um zu erholen, sag mal mindestens 5 Minuten. Ja, aber ich denke, das ist genug Zeit, um deinen Charakter zu liquidieren, sag ich. Ich glaube auch, dass Gamora schon nicht mehr verletzt wäre. Durch die große Schmerztoleranz von Moon Knight, ob er jetzt wirklich den 5 Minuten brauchen würde, um sich aufzurappeln, was, wenn du hinfällst und voller Adrenalin bist, dann stehst du doch gleich wieder auf. Aber wenn halt irgendwie dein Gamora vielleicht gar nicht in der Lage ist, richtig aufzustehen oder sonst irgendwas, dann ja. Also ich denke, wenn beide sich zu 100% wieder erholen würden, wenn beide runterfallen würden und Gamora sich wieder generieren würde, dann würde sie wahrscheinlich Moon Knight besiegen. Aber Moon Knight ist stark verletzt, aber hat dann halt, ja, ist dann aber halt schneller einsatzfähiger als eben Gamora. Daher würde ich sagen, Punkt geht an Moonlight. Weil dann ist der Podcast auch vorbei, weil ich habe keine Argumente mehr. Oh mein Gott. Super, herzlichen Glückwunsch. Du kriegst die Auszeichnung, dein Zertifikat, das werde ich jetzt nochmal hier im Bild einblenden. Dieses Zertifikat wirst du so lange behalten, bis einer halt deinen Titel dir entreißen wird. Wer das sein wird, ist jetzt noch ein Rätsel. Aber ja, du bist halt jetzt aktuell der Worst Podcast King. Yes. And his name is Elon. Ich bin einfach Quicksilver, verstehst du? Ich bin einfach geiler als ihr alle. Okay, Quatsch, aber jetzt kommen wir mal zum Abschied. Das war der erste Versus Podcast auf diesem Kanal und ich finde das System ganz gut, dass wir ab jetzt immer Schiedsrichter haben werden, denn so wird keiner irgendwie egoistisch argumentieren und dass wir halt eine unparteiische Stimme halt haben. Richtig, das finde ich auch gut. Hat auch sehr gut funktioniert und dann freue ich mich schon auf denjenigen, der mir den Titel abbringen möchte. Ja, gut, dann verabschiede ich mich. Ich denke, das war ein ganz faires Match, sag ich mal. Ich war objektiv unparteiisch und ja. Ja, die 100 € sind auch bald auf deinem Konto gerade.